Wo sind wir jetzt hier? Ja. Wir sind jetzt, man könnte fast sagen, sehr zentral im Bereich des alten Suchraumes hier an dieser Stelle. Aber außerhalb des jetzt gültigen Bebauungsplans an der Wilhelm-Lange-Straße. Und zwar an der Stelle, wo wir im Jahr 2000 Dieter Wiefelsblitz eingeladen hatten, als Bundestagsabgeordneten hier Erde zu entnehmen und die dann mitzunehmen aus seinem Wahlkreis nach Bonn und dort einzufüllen nach Berlin in dieses Projekt der Bevölkerung, heißt es ja, im Bundestag. Und wir haben uns das auch da auch nochmal vor Ort angeguckt, ob die auch angekommen ist. Er hatte uns dann nochmal eingeladen nach Berlin, war dann dummerweise nicht selbst da. Wir hatten ein bisschen die Vermutung, er hat vielleicht die Diskussion hier um das Gewerbegebiet gescheut an der Stelle. War unsere Interpretation. Aber da könnte man jetzt so ein bisschen ironisch sagen, ein Teil Wertfelder Erde haben wir schon mal gerettet, die liegt jetzt sicher in Berlin.